Demo rum, mit dem Plakat haut keine Bäume um. Das Plakat ist noch ganz frisch, er malte es auf seinem neuen Eichentisch. Er ist sauer, dass die Fische im Rhein verrecken, wo sie in Tomatentunke doch so gut schmecken. Und er hängt eine Rede durch sein Mikrofon, aus dem Kernkraftwerk kommt dafür der Strom, Mensch, Ökum. Tisch liegt ein Blumenkohl aus Tschernobyl, dazu gibt es heute spanisches Speiseöl. Vom österreichischen Wein, da wird ihm ziemlich weiß, das gibt er gleich mit italienischem Wein. Er löffelt in der Tasse Gesundheitstee, schmeckt die Form allen Hüten mit Zyklotee. Aus dem Regen ist es wieder diesen sauren Regen, jetzt kriegt man seinen Schirm, macht eine Demo dagegen. Mensch, Glückwunsch! Doch nur so logisch, dem Ökowurm seine Ökos nicht so ökologisch. Darum ist unser Öko aus der Wolken so froh. Er ist jetzt bei den Bios und schimpft sich Bio, Mensch, Bio! Samarien, der Hahn, Öko, fressen da rein, Achtung!